Vom Himmel hoch ihr Englein kommt. Alleluia, Alleluia, Susannis, Susannis, Susannis. Kommt, springt und singt, kommt, pfeift und trommt, Alleluia, Alleluia. Lasst hören, euer Stimme.